die Sonne vom Himmel, was kannst denn Schieres gehen? Und blott mir mal ein Kummer, ist durch mein Herz erwehr. Da pack ich ein mein Rucksack und auf wie in die Höhe. Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.